geschweige Zustimmung, die begrüße ich euch alle herzlich zur heutigen Sitzung des Team Polgefs. Wir haben bereits eine Aufzeichnung, die läuft, das ist sehr gut. Die Moderation läuft ebenfalls. Protokoll würde ich darum bitten, dass wir auch wieder alle zusammen machen. Und das wäre das. Gibt es zum Thema Organisatorisches noch etwas? Da sehe ich gerade was im Pad. Ja, falls man mich hört. Ja. Wir von der Bundes-PR hätten gerne ein Update, welche Personen in den einzelnen Ländern derzeit für die Pressearbeit zuständig sind. Ihr wisst, wir haben in der letzten Zeit einige Landesparteitage gehabt. Eventuell sind neue Leute gewählt worden. Ragt es doch bitte ein. Danke. Alles klar. Ich frage das heute mal bei den einzelnen Landesverbänden mal mit ab, wenn ich mit dran denke. Ansonsten, falls ihr schneller denkt und schneller seid als in der Stelle, schreibt es einfach schon mal ins Pad. Dann überspringe ich das dann für die jeweiligen Verbände geflissentlich. So, laufende Projekte. Bundesweite Themenwoche. Tja, ich sehe im Moment Michael nicht ans Mikrofon hechten. Dann übernehme ich mal den Part. Wir hatten gestern wieder eine Session, wie jeden Montagabend ab 22.15 Uhr eigentlich. Aber wenn wir unsere Referenten oder Fachpiraten dabei haben, dann fangen wir bereits um 22 Uhr an. Nicole Britz hat ihren Beitrag. Fehlen eigentlich noch anderthalb, wenn man das so will. Alex Kohler wird nachliefern und Michael Kittlaus hat es bereits fertig, aber erst im Rohtext. Wenn alle Texte da sind von den drei Themenbereichen, dann können wir das setzen. Mit dem ersten Bereich fangen wir schon mal an, da er komplett fertig ist. Danke an Niki an dieser Stelle. Gibt es dazu noch Fragen? So scheint ja mal zu sein. Thema Freiheitsserver. Gibt es da was Neues? Nein, derzeit auch noch nicht. Ich habe jetzt mal nachgefragt, ne? Da scheint es wohl irgendwie so ein bisschen Kommunikationsknoten zu geben. Ich bin aber dran und gucke mal, dass ich das gelöst kriege. Alles klar. Gut, wunderbar. So, Wahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Ich denke, dafür gebe ich an Dennis. Genau. Ja, wir haben vor 14 Tagen eine Landesmitgliederversammlung gehabt, haben ein gutes Programm beschlossen, haben eine Landesliste aufgestellt mit 10 Kandidaten. Und unser Spitzenkandidat war Martin Banduch, der ist Ingenieur und kommt aus Greifswald und sollte am 12. Mai auch noch als Direktkandidat aufgestellt werden in Greifswald. Und die Greifswalder Mitglieder sind nicht erschienen und er wurde nicht aufgestellt. Wir haben dann von ihm am nächsten Tag eine E-Mail bekommen, dass er auf seinen Platz auf der Landesliste verzichtet und dass er seine Auftragungen zurückgibt und dass er aus der Piratenpartei austritt und keine weitere Begründung dazu. Das hat uns natürlich doch schwer getroffen und die Erklärungsversuche, die wir hier im Landesvorstand haben, sind in der Art von Gruppendruck oder gruppendynamische Prozesse in der Stadt Greifswald mit den Piraten und Ex-Piraten, die dort sind, sodass wir das nicht beeinflussen konnten. Ja, jetzt geht es darum, im Wahlkampf aber weiterzukommen und wir wollten, wie ich schon berichtet hatte, bei früheren Sitzungen alle unsere Mitglieder einladen zu einem Wahlkampf-Koordinierungstreffen am 28. Mai. Wir hatten eigentlich gehofft, dass 3 Wochen ausreichen würden, dass unser stellvertretender Vorsitzender den Zugang zur Mitgliederverwaltung bekommt, die wir ja auch verloren haben durch Austritt. Und das ist nicht der Fall. Ich würde dann noch einmal versuchen, die Mitgliederverwaltung zu kontaktieren des Bundes, ob sie uns da noch einmal hilft, weil wir das sonst natürlich selbst gemacht hätten. Und wir würden uns freuen, zur Motivation aller, wenn ein Bundesvorstandsmitglied vielleicht dort vorbeikommen könnte am 28. Mai in Schwerin. Wir würden auch entsprechende Kosten übernehmen. Ja, das sind die traurigen und geplanten, traurigen, ist die traurige Situation, die wir hatten jetzt, aber wir gucken weiter nach vorn. Okay, dazu Fragen? Oder sonst was? Ich weiß, ich habe das jetzt, diesen zweiten Punkt mit dem Mitgliederverwaltungsding hatte ich jetzt so als Frage gelesen. Braucht ihr da dann offensichtlich einen Kontakt in die Mitgliederverwaltung oder wo hängt's da? Naja, wir haben das vor einigen Wochen beantragt für unseren stellvertretenden Vorsitzenden und haben noch keinen Zugang. Das kann ja viele Gründe haben, nur die stören jetzt uns bei dem beim nächsten Schritt für unsere Wahlkampfgestaltung. Und deshalb wollte ich das hier nur quasi einmal erwähnen. Und es hat ja schon zweimal sehr gut geklappt, dass die Mitgliederverwaltung auf Bundesebene ganz, ganz, ganz kurzfristig, ganz, ganz lieb das für uns erledigt hat. Und wenn der Zugang quasi dann bis morgen, übermorgen nicht da ist, müssen wir das noch einmal versuchen. Okay. Ist da dazu noch was? Scheint nicht so zu sein. Dann gehen wir weiter zu Berlin. Hat Berlin niemand da? Vorläufig noch nicht. Gut, dann gucken wir weiter. Projektgruppe Wahlkampfanalyse. Das ist Klaus, wenn ich mich recht entsinne, oder? Wahlkampf Niedersachsen machen wir unten, ja? Jo. Ach, verdammt, jedes Mal bei den Projekten. Das ist so eine Berufskrankheit geworden bei mir in letzter Zeit, aber gut. Ansonsten, ja, Wahlkampfanalyse, Klaus. Wo sind der jetzt eigentlich? Der war doch vorher hier. Na gut, dann nicht. Dann hat sie ihn wohl disconnected. Dann komme ich darauf zurück, wenn er wieder da ist. Wir kommen zum nächsten Punkt. Ja, Bund. Astrid, bitteschön. Ja, im Moment das Übliche und noch ein bisschen mehr. Orga Marina Kassel, save the date, erstes Juli-Wochenende. Dann Orga TDPA läuft relativ schleppend, ist aber auch am Werden. Da muss ich dann Michael auch noch einmal kurz fragen, wie sehen wir jetzt mit der Orga aus für das Treffen Themenbeauftragte und Polgefs, weil mir da jetzt im Moment ein bisschen Info fehlt. Ansonsten, ja, das Übliche. Also frohsinniges Abarbeiten von Tickets. Wir haben jetzt eins aus Mexiko rausgekriegt. Das hat mich besonders gefreut, weil dem guten Mann konnte ich ja auch auf Spanisch helfen. Und ja, so diese Geschichten. Anträge formulieren für Budgets und solche Geschichten. Ich danke dir. Gibt es Fragen an den Bund / an Astrid? Nur kurz eine Antwort. Themenbeauftragten-Treffen mache ich weiter, sobald ich den Text fertig habe für die Themenwoche. Kann ich mich wieder dran setzen, weil es geht einfach im Moment nicht. Haben wir schon einen Termin? Nee, noch nicht. Gucke ich die nächsten Tage. Also wenn ich es morgen abgegeben habe, setze ich mich dran, dann gebe ich dir Bescheid. Okay. Alles klar. Dann wäre das dann vermutlich der Grund, wenn sonst niemand mehr was hat. Und ich gucke weiter nach Baden-Württemberg. Da jemand da? Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann Bayern, Olaf. Ja, danke. Wir hatten gestern unsere Pfingstklausur in Puchheim, das ist München. Wir haben die Meilensteine für die politische Arbeit in Bayern 2016 nochmal festgesurrt und an dieser Stelle die herzliche Bitte an Baden-Württemberg und Hessen. Sobald die Wahlanalysen vorliegen, haben wir hohes Interesse daran, sie mal einsehen zu dürfen, damit wir auch Schlüsse für uns eventuell ziehen können. Wir haben auch den Landesparteitag, der ist Anfang November 2016 schon mal ins Blickfeld gerückt. Wir haben nämlich eine Aufstellungsversammlung ebenfalls angegliedert. Das heißt, unser Landesparteitag wird dreitägig sein und in Fürth stattfinden. Wir haben auch besprochen, dass wir zu Marina Kassel fahren und jede Menge Orga-Fu hatten wir zu klären. Themenwoche, da sind wir ja aktiv mit dabei. Wir bereiten auch den Netzpolitik-Kongress in Düsseldorf mit vor und hoffen, dass der avisierte Termin für den Bundesparteitag uns insgesamt da keinen Strich durch die Rechnung macht, denn im Moment fällt der Termin tatsächlich auf das Wochenende, wo wir eigentlich den Netzpolitik-Kongress stattfinden. Aber das ist ja noch im Fluss. Gut, unsere Dauerkampagne. Welches Wochenende war das? Das war das letzte Wochenende im August. Ansonsten haben wir unsere Dauerkommunalkampagne Wie digital ist deine Gemeinde? Da ist Dietmar Hölscher unser Ansprechpartner. Noch der Hinweis, am 26.05. hatte ich schon mehrfach erwähnt, aber nichtsdestotrotz, wir haben unsere Demonstration Freiheit statt Angst in München mit unter anderem unserer Landesvorsitzenden, die dazu sprechen wird. Der geplante Zug geht vom Stachus zum Odeonsplatz und Ansprechpartner ist Arnold Schiller. Wenn ihr es in eurem Terminkalender vermerken könnt oder sogar dabei sein wollt und könnt, dann wäre das super. Okay, das war's von mir. Gut, in deinem Fall kann ich mir die Frage, wer Ansprechpartner für die Presse ist, ja sparen, denke ich. Gibt es ansonsten noch Fragen nach Bayern? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir mal noch mal kurz in Berlin. Die zweite, ist da jetzt jemand da gerade schon? Scheint nicht so zu sein. Dann Brandenburg. Brandenburg? Auch niemand hier. Dann gehen wir direkt weiter. Bremen. Alex. Guten Abend. Ich bin... Oh, Sekunde. So. Jetzt, ich war noch im Pad. Guten Abend, ich entschuldige die Verspätung. Ich war noch in der Ausschusssitzung öffentliche Sicherheit bei uns. Ja, Bremen, was gibt's Neues in Bremen? Alles, was ich sage, werde ich gleich selber eintragen. Das braucht keiner für mich übernehmen. Wir haben am Sonntag, dem 22. eine außerordentliche Kreismitgliederversammlung in Bremerhaven, wo wir einen neuen Kreisvorstand wählen werden müssen, tun, haben wir auch. Hintergrund ist auch der, es gibt auch einen Landesparteitagsbeschluss aus Bremen vom letzten LPT, wo die Kreisverbände aufgefordert werden, sich aufzulösen zugunsten von virtuellen Kreisverbänden. Das stößt in Bremerhaven nicht auf Begeisterung aus vielfältigen Gründen. Das werde ich auch mit allem, was mir zur Verfügung steht, versuchen zu verhindern. Ich werde diesen Parteitagsbeschluss vor dem Bundesschiedsgericht anfechten wollen. Ich werde auch förmlich Widerspruch einlegen beim Landesvorstand. So viel schon mal dazu. Ansonsten kämpfen wir in Bremerhaven gerade mit dem Sozialhilfebetrug, den wir aufkochen. Da läuft die Arbeit nach wie vor gut. Was gibt es sonst noch aus Bremerhaven oder Bremen zu berichten? Bremen wüsste ich momentan weniger. Da kann ich mehr zu sagen, wenn wir am 30. die konstituierende Landesvorstandssitzung hatten. Ansonsten wünsche ich mir einfach, dass mal so in die Runde gesprochen. Ich habe gesehen, die Aktionen, die wir machen. Was mir halt auffällt, ich finde die Wahlkampfanalyse auch sehr wichtig, nicht nur für Bayern, sondern generell für uns alle. Weil was mir immer wieder auffällt, wir teilen vieles, wir berichten vieles auf Twitter, auf allen Medien, die uns zur Verfügung stehen. Und in unserer eigenen Filterblase werden wir auch wahrgenommen. Aber ich finde es wichtig, dass wir auch außerhalb unserer Filterblase wahrgenommen werden. Als konkretes Beispiel hätte ich hier mal anzuführen, diese Ankündigung, dass die Störerhaftung aufgehoben werden soll, womit sich jetzt CDU und SPD brüsten und auch die üblichen Tagesmedien haben wenigstens davon berichtet, dass Ursprung eigentlich die Piraten waren, die vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt haben. Und da würde ich mir einfach Strategien wünschen. Ich bin nur noch unschlüssig, was wir dort tun können, aber Strategien wünschen, Möglichkeiten, Wege finden, dass wir eben ja, sozusagen diese öffentlichen Medien, in welcher Form auch immer, Shanghai, mit einem Tech-Team, Social Media, was auch immer, aber dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung präsenter sind, nicht außerhalb unserer Filterbubble. Das wäre mein Wunsch, so mal in den Raum gestellt. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, fragt. Gibt es keine Fragen? Nein, es gibt keine Fragen, aber ich habe noch eine Geschichte für Olaf. Olaf, deine Befürchtung ist eingetreten. Der Bundesparteitag ist tatsächlich ab letzten Augustwochenende. Nein, das kann nicht sein. Doch, das ist so. Da haben wir NRW-Tag, 70 Jahre NRW. Da wird keiner aus NRW kommen können zum BPT, glaub mir. Das ist eine Riesenveranstaltung. Also ich will kommen. Ich kann es nicht ändern, bitte. Das ist jetzt blöd. Also die Fraktion ist da schon komplett eingeplant, das weiß ich. Aber ist ja nicht so wichtig, ist ja nur eine kleine Fraktion. Ironie und Sarkasmus kannst du dir bitte sparen. So, noch jemand was? Gut, dann gehen wir zu Hamburg. Jemand aus Hamburg da? Scheint nicht so zu sein, dann Hessen. Ja, also außer dem üblichen Tagesgeschäft, den Aktionen und Stammtischen vor Ort hatten wir jetzt am Wochenende sogenannten Hessen Campus. Mal wieder, nach mehreren Jahren haben wir das versucht, wieder ans Leben zu rufen. Wir haben eine Kurzanalyse des Wahlkampfes und der Ergebnisse der Kommunalwahl gemacht, haben eine kurze Vorplanung gemacht, wie es mit der Bundestagswahl aussieht und was wir dazu beisteuern können. Und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Nächste LAVO-Sitzung ist morgen, 20 Uhr via Deko. Ich habe den Link reingesetzt. Ansonsten das Übliche aus Hessen. Gibt's dazu vielleicht einen Link zur Wahlanalyse? Ich stelle es zusammen, beziehungsweise lasse es zusammenstellen und schicke ich dir dann zu, weil Link haben wir noch nicht. Danke. Weitere Fragen? Scheint nicht so zu sein. Dann gehen wir nach MacPom. Da gibt es noch mal was. Ja, ich kann nur noch zwei Termine mitteilen. Das ist einmal eine außerordentliche Landesmitgliederversammlung, die wir im Juni machen wollen, um die auf entstandenen Lücken zu schließen. Und die Einladung an alle, eigentlich zu einem Piraten-Zeltcamp, den 5. auf Usedom, Mitte Juli, wo Piraten ein nettes Wochenende verbringen und sich auf den Wahlkampf nochmal, für den Wahlkampf nochmal stärken. Dazu noch Fragen? sein. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Als da wäre Niedersachsen, nicht wahr? Ja, richtig, Niedersachsen. So. Ach nee, halt, ehe ich das vergesse, das hatte ich jetzt halt bedauerlicherweise ganz vergessen. Nochmal die Frage rückwirkend an Bremen, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Frage, die Olaf eingangs gestellt hat zum Thema die Presseverantwortlichen. Habe ich oben eingetragen, ist bei uns der Christian Hufgart, unser 1V. Gut, dann fühle dich von dieser Rückbezug ausgenommen. Okay, passt, dann habe ich da auch meiner Tätigkeit Genüge getan und gebe jetzt nach Niedersachsen und weise bei der Gelegenheit nochmal darauf hin, Adam, dass du oben noch reinschreibst, was du so nicht gemacht hast. Wo soll ich was hinschreiben? Entschuldige. Die Frage von Olaf, die steht oben in Zeile 56. Die anderen Landesverbände haben dazu schon angefangen, einfach drunter zu schreiben, wer jeweils bei ihnen der für die Pressearbeit verantwortlich ist. Ah, okay, alles klar. Ich habe die hier unten reingeschrieben. Irgendwo dazwischen mache ich gleich dann so nebenbei, wenn ich hier fertig bin. Ja, auf uns gibt es nicht so viel zu berichten. Wir hatten hier einiges an Formalfonds in der letzten Zeit und viel Internes. Abgesehen vom Christopher Street Day, der eigentlich total schön war und wirklich die zwei Tage jetzt, Samstag und Sonntag, hat sich eine Menge getan. Es war wirklich mega arschkalt da. Wir haben uns alle was abgefroren, aber hatten eine Menge Spaß. Wir sind da wirklich im Regen und Hagel und Kälte gestanden und haben die Party gemacht. Und auch die Teilnehmer waren wirklich motiviert und haben echt gestaunt, was die gerade so die Jungen da auf die Beine gestellt haben. Wir sind dann auch mit der Orange Pearl, also mit dem Segelschiff, als Partywagen so durch die Straßen gezogen. Das war auch ziemlich schön. Es waren auch einige Piraten von außerhalb da und es war richtig gut, um auch sichtbar zu sein. Dazu muss ich sagen, es war wieder so, dass also von der lokalen Presse und auch drumherum die Mother Company halt es wieder geschafft hat, auf ihren Webseiten bei den Fotostrecken, bei 80 Bildern, die sie jeweils drin hatten, die verschiedenen Zeitungen, nicht ein einziges Fisselchen orange zu zeigen. Wirklich nicht eins. Es war unglaublich. Wir hatten ja wirklich relativ massiv Präsenz da und es war was total diesmal so richtig auf Null. Es war unglaublich. Also Hammer. Ansonsten, die Leute waren sehr interessiert, haben also uns die Programme, Sticker und ähnliches fast aus der Hand gerissen und viele haben auch wirklich tiefer gefragt, wofür wir stehen, wie wir zu der Gay-Community halt stehen und zu den gesetzlichen Regelungen bezüglich allem, was so damit auch zu tun hat. Und die haben sich auch sehr für die Piraten, also so intern interessiert. Das war ganz interessant. Und es sieht so aus, also wenn die Leute, die vorbeikommen wollen bei uns in der Landesgeschäftsstelle und auch dann so ein bisschen mitmachen, tatsächlich alle kommen. Die gesagt haben, sie kommen, dann werden wir in der nächsten Zeit so einiges an neuen und jungen Leuten haben. Also ist ziemlich interessant. Ansonsten haben wir ab morgen Abend die formale Programmausarbeitung. Wir arbeiten da schon seit einiger Zeit dran, werden uns morgen treffen und werden dann die konkreten Sachen machen und zu Ende bringen. Mal gucken, also das wird auch stehen irgendwo in den nächsten Tagen. Dann haben wir neulich einen neuen Regionsvorstand gewählt, der sich gestern aber formal konstituiert hat und der sehr durchmischt ist, sehr schön, einige junge Leute bei und größer, also 4 Beisitzer inzwischen. Das ist ein ziemlich großer Regionsvorstand, der aus 7 Leuten besteht und jeder hat da so einen Teil übernommen und ich denke, wir sind jetzt im Vergleich zum Vorher sehr viel besser aufgestellt. Also wir haben energische Leute da drin und Junge mit guten Ideen und es sieht so aus, als wäre hier in der Gegend Hannover und Umland so einiges jetzt am Köcheln und wird so eine kleine zentrale Zelle werden, hoffe ich, für Niedersachsen, wo wir auch so ein bisschen mehr auf die Beine stellen können. Dann hatten wir im Landesverband eine kleine Rhetorikschulung neulich in unser Rüdiger gemacht hat, die unser Rüdiger gegeben hat und die war eigentlich sehr, sehr gut. Es waren zu wenig Leute bei, leider, wir werden das aber auch nochmal ein paar Mal wiederholen, vor allen Dingen für Mandatsträger oder solche, die es noch nennen, weil das war sehr wichtig, also in Bezug auf die üblichen rhetorischen Kniffs, mit denen was halt dann zu tun haben werden mit anderen Parteien oder auch der Presse und wie man halt darauf antwortet und reagiert drauf und so weiter. Dann hat sich aus dieser Protestaktion gegen die Energiewendeumkehrung wieder einiges an Vernetzung mit verschiedenen NGOs ergeben. Die sprechen mich relativ oft an zu Punkten, die wir als Piraten vertreten und die sie inzwischen eigentlich auch gut diskutieren. Also gerade wenn es um so interne Geschichten geht, also dieses Orange-Buch von Michael ist sehr erwartet inzwischen schon. Wenn das mal fertig ist, dann denke ich, werden wir da einiges an Erfolg auch haben, gerade so in der Szene. Die warten auf sowas. Es gibt in der Art genau, also eigentlich nichts so Übersichtliches. Dann noch eine kleine Information von mir. Ich weiß von einigen Mandatsträgern der Grünen, die ich so privat recht gut kenne, dass bei den Grünen inzwischen in verschiedenen Arbeitsgruppen eine heiße Diskussion zum Thema BGE im Gange ist. Und dass es durchaus sein kann, dass das BGE nächstes Jahr für die Landtagswahlen für die Bundestagswahlen von der Grünen Partei gekapert wird. Oder wir versuchen es zumindest. Das ist so eine Information, die ich hier habe und die ich jetzt einfach hiermit unkommentiert weitergebe. Also, ja. Ansonsten, das Übliche, wir machen und sind sichtbar, wo immer wir können. Wir machen jetzt dann einige Veranstaltungen wie Wahlkampfpartys, einen Wahlkampfauftakt haben wir geplant, so im Freien, kleinen Open Air und ähnliche Geschichten, die jetzt noch in Entwicklung sind, noch nicht mit konkreten Daten spruchreif, aber schon recht weit entwickelt. Wir haben einige Arbeitsgruppen auch in Bezug auf Wahlkampf entstehen lassen, die auch richtige Wahlkampfgruppen sind, nicht nur ein Einzelkämpfer oder zwei oder so. Viele Ideen und es tut sich halt einiges gerade hier. So, und damit halte ich jetzt meine Klappe und wenn ihr Fragen habt, willkommen. Moin Adam, ein kurzer Hinweis, Frage von mir. Kannst du 21.15 kurz in die AG-Sitzung Energiepolitik kommen? Es geht da um eine geplante Veranstaltung in Niedersachsen. Ja, gerne. Ich nachher rein. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Es geht da um das BGE bei den Grünen. Wundert mich ein bisschen, weil ich habe bislang so mehr mitbekommen, dass so die Führungsspitze bei den Grünen das BGE nicht im Bundestagswahlkampf auf die Agenda setzen will. Und zwar deswegen, weil es für diese Gruppe, ich spreche hier von den Spitzenpolitikern, weil es für diese Gruppe wichtigere Themen gibt. Deswegen wundert's mich ein bisschen und ich würde dich bitten, wenn du da weitere Informationen bekommst, mir diese Informationen zuzuschicken. Wenn ich da mehr höre, sofern das nicht vertraulich ist oder so, werde ich das natürlich hier auch weitergeben. Aber ich kann dir so viel verraten, es ist hier auf der Spitzenebene der Niedersachsen im Gespräch. Okay, danke. Alles klar, noch Fragen? Übrigens, Adam, ich habe gerade vorher, während du geredet hast, schon die Presseverantwortlichen nach oben gekopiert zur Frage von Olaf, falls du das noch nicht gesehen hattest. Aber so, jetzt hört. NRW, ja, genau. Masch/ jetzt wird gemacht. Bitteschön. Jo, wir hatten die TTIP-Leaks und haben die in der LGS, also unserer Landtagsgeschäftsstelle in Düsseldorf, veröffentlicht, per Beamer aufs Fenster projiziert und die lagen da auch aus. Es war jemand vor Ort, der da auch Hilfestellung gegeben hat über die letzten 14 Tage, also nach dem Leak. Dann hatten wir letzte Woche im Landtag Plenarsitzung. Da waren die Themen, also proaktiv von der Fraktion, Cannabis, Steuergerechtigkeit, TTIP und G9. G9, muss man dazu sagen, gab es eine Umfrage beziehungsweise eine Meinungsumfrage von einem sehr renommierten Wissenschaftler hier in NRW, der einfach Schulen befragt hat, ob die eher G8 oder eher G9 haben wollen. Es gab zusätzlich eine Unterschriftensammlung mit insgesamt 250.000 Stimmen für G9 und das wird konsequent von allen anderen Parteien außer den Piraten ignoriert, beziehungsweise es wird abgeblockt. Das wird mit Sicherheit auch ein Wahlkampfthema für uns 2017. Wer dazu was lesen möchte, ich habe die Links jeweils reinkopiert. Dann hat Oliver Bär, verkehrspolitischer Sprecher und Vorsitzender der ÖPNV-Enquete-Kommission im Landtag, sich eine Kampagne ausgedacht zum Thema Fahrscheinfrei und hat einfach in die Kommunen, wo wir vertreten sind, nachgefragt, ob jemand Bock hat, von denen bei einer Studie mitzumachen zum Thema Fahrscheinfrei in ihrer Kommune. Und da hat es jetzt wohl insgesamt 9 Bewerbungen gegeben. Den Link habe ich auch reingepastet. Das Car-Office der Fahrtenfraktion, das ist dieses quietschbunte orange Mobil mit Anhänger, was so ein bisschen aussieht wie eine Pommesbude auf Speed, ist beinahe täglich mit Mitarbeitern der Fraktion in ganz NRW unterwegs. Auch dazu kann ich einen Link kopieren. Der ist auf der Fraktionsseite. Moment, bin ich noch nicht zum Kommen. Dann hatten wir Global Marihuana Marches in Dortmund, Düsseldorf und ich glaube auch in Köln. Müsste ich links noch raussuchen. Und dann gab es halt diverse andere kleinere Veranstaltungen in den Kreisverbänden. Wir hatten eine Landesvorstandsklausur und jetzt sind alle in der Planung für die kommenden Wochenenden. Und da geht dann der große Schub mit Christopher Street Date los, wo natürlich die Piraten auch gerade in den größeren Städten vertreten sein werden. Wunderbar, gut. Gibt es dazu Fragen? Ja, hier aus Niedersachsen. Was hattet ihr denn so an Besuchern bei den... Der Rest wurde abgeschnitten, das habe ich jetzt nicht gehört. Was hattet ihr denn so an Besucherzahlen, die sich die Unterlagen angeguckt haben, die ihr ausgelegt hattet? Da müsste ich den Artrecht fragen. Der war in der LGS, beziehungsweise unseren Mitarbeiter, den müsste ich dann auch fragen, weil der war auch durchgehend da. Habe ich jetzt keine Zahlen zu, kann ich aber gerne nachreichen. Okay, war nur so eine Frage, einfach aus Interesse, um zu sehen, wie die Leute sowas angenommen haben bei euch. Okay, gut. Ist noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, wir gehen weiter zu Rheinland-Pfalz. Ja, schönen guten Abend. Wir hatten letzte Woche unsere La4Real-Live-Sitzung nach den Wahlen, also die konstituierende Sitzung. Natürlich jede Menge Formalfu. Dann haben wir uns aber auch vom Vorstand vorgenommen, ein bisschen mehr politische Arbeit zu machen, haben dann gleich Termine gemacht. Wir werden die Öffentlichkeitsarbeit, diese Thesenarbeit, die wir zum Wahlkampf gemacht haben, werden wir auch außerhalb weiterführen oder wollen wir weiterführen, wenn das gewünscht ist im Landesverband und werden dazu ein Arbeitstreffen machen. Dann haben wir das nächste Arbeiten, hatten wir schon geplant für die Begleitung in Anführungsstrichen des Koalitionsvertrages, wo sehr viel für die Piraten drinsteht, was wir über 5 Jahre wirklich mal definitiv wieder immer wieder anfragen können bei der Regierung. Da hatten wir uns eigentlich den 2.7. vorgenommen. Da aber jetzt Marina Kassel ist, müssen wir den Termin ändern. Das nächste, was wir da machen werden oder vielleicht auch vorher machen werden, ist wieder ein Treffen mit unseren Kommunalpolitikern, um die wieder untereinander ein bisschen näher zu bringen. Jede Menge Sachen haben wir auch natürlich, was dem Wahlkampf geht, aber das ist sehr schwierig, dort irgendwelche Analysen zu machen, die ja die fundiert sind, da einfach das Material, was über die Piraten zu finden ist oder was über die Wähler, das Wählerverhalten der Piraten zu finden ist, gleich null ist. Das heißt also, wir können eigentlich nur eigene Analysen machen. Das heißt, die Mitglieder selbst, was die Mitglieder selbst denken und so weiter und vielleicht ein bisschen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Da sind wir zurzeit oder dabei bin ich zurzeit dran. Wir hatten da schon mehrere Treffen zu, aber das zusammenzufassen, neutral zusammenzufassen, ist halt ganz schwer. Gut, die Presseverantwortlichen habe ich oben hingeschoben. Ansonsten ist halt der normale Alltag. Wir probieren wieder eine Diskussionsliste zu etablieren, die dann moderiert wird, weil wir auch merken, dass es so nicht weitergeht, dass einfach die politische Arbeit, zu denen nun mal auch Diskussionen gehören und Themenfindung gehört, dass das ohne Moderation wohl ganz schwierig sein wird. Das war es erstmal aus RLP. Ich danke dir sehr. Gibt es dazu noch Fragen? Scheint nicht so zu sein. Gut, dann gehen wir weiter. Saarland können wir an dieser Stelle geflissentlich überspringen, weil bereits drin steht, diese Woche gibt es nichts zu berichten. Ansonsten auch für Saarland nochmal kurz der Verweis nach oben auf Zeile 56. Sachsen, ist da jemand da? Scheint auch nicht so zu sein. Dann Sachsen-Anhalt. Auch niemand da, dann Schleswig-Holstein. Ja, hallo. Wir hatten heute nochmal ein Treffen zwischen der Landtagsfraktion und dem Vorstand. Das machen wir mit einmal im Monat, um auch so ein bisschen den Wahlkampf vorzubereiten, beziehungsweise Strategien zu entwickeln, und es war recht spannend und konstruktiv. Und wir arbeiten derzeit ziemlich fleißig am Wahlprogramm, haben im Moment noch einige Lücken. Dazu gehört unter anderem auch der Tierschutz. Deswegen wollte ich ja nochmal was sagen. Ich stand in Schleswig-Holstein mit dem Tierschutz mehr oder weniger alleine da, weil vielen Leuten da auch die Kapazitäten fehlen, und hatte mich dann an Anja Mörsch, Weltkarte aus NRW, gewandt, und wir haben jetzt beschlossen, wir würden die Bundes-AG Tierschutz wieder beleben wollen. Um auch anderen Landesverbänden und auch im Bundestagswahl so ein bisschen thematisch unter die Arme zu greifen. Und wollte mal dazu aufrufen, möchten uns am 30.05. Zu einer Sitzung treffen in Mambel um 20 Uhr, und schicke es gleich auch nochmal über die Vorständeliste mit der Bitte zur Weiterleitung. Und es wäre toll, wenn sich da der ein oder andere noch anschließen könnte. Ansonsten planen wir eine Presseschulung für den Sommer. Und der Landesparteitag wird im Juli stattfinden, 16. und 17., wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Aufstellungsversammlung werden wir im Oktober abhalten. Ja, das war's erstmal von mir. Okay, danke dir. Gibt es Fragen nach Schleswig-Holstein? Nein, keine Fragen, aber freut darüber, mal wieder was von dir zu hören. Kathi, schön, dass du da bist. Danke, danke. Manchmal kollidiert das einfach mit anderen Terminen. Ja, ich hab's befürchtet, aber weißt du, es ist schön, dass du da bist. Danke. Sonst Fragen? Okay, gut, Thüringen. Jemand da aus Thüringen? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann gehen wir weiter zum Urheberrecht. Ist der Bruno da? Der Fall zu sein. Sozialpolitik, Gernot. Ja, nochmal schönen Abend zusammen. Ganz kurz, die letzten Mumble-Sitzungen bei den Sozialpiraten wie auch bei der AGBGE sind ausgefallen. Es waren also nur ganz wenige Teilnehmer da. Ich konnte auch an beiden Terminen nicht, weil ich anderweitig beschäftigt war. Deswegen gibt es jetzt momentan auch nichts Direktes aus den Arbeitsgruppen zu berichten. was ich momentan mit vorbereite, ist eine BGE-Veranstaltung in Bonn am 5.6. Und zwar zusammen mit ATTAC und der Bonner Initiative Grundeinkommen e.V. Da laufen jetzt die Vorbereitungen und es hat ein Orga-Treffen stattgefunden. Das war sehr konstruktiv. Dann werde ich am kommenden Samstag am Regionaltreffen West des Netzwerk Grundeinkommens teilnehmen, auch als Vertreter der Piratenpartei. Ich bin dazu eingeladen worden. Findet in der Fakultät der Sozialwissenschaft der TH Köln statt. Und dann habe ich heute bzw. gestern Abend eine Mail bekommen von einem Piraten aus Hessen. Es geht um einen Reporter mit Namen Rico Grimm. Er ist im Netzwerk Krautreporter und er plant, einen BGE-Artikel zu verfassen. Und ich habe mich dazu entschlossen, aufgrund der Anregung von diesem Piraten aus Hessen mit dem Rico Grimm Kontakt aufzunehmen und ihm so ein bisschen auch was über die Piratenpartei und das Thema BGE zu vermitteln, dass wir da nicht ganz außen vor bleiben, denn das ist ja ein wichtiges Thema auch für uns. Dann habe ich noch die Termine eingetragen. Wir treffen uns am 22.05. zur AGBG-Mammelsitzung wieder. Ich hoffe, dass dann wieder alle anwesend sind und dass wir dann auch wieder weiterarbeiten können. AK Soziales Hessen, Sozialpiraten, treffen sich am 25.05. und am 29.05. trifft sich die Projektgruppe Jobcenter Telefonliste. Das war's soweit von mir. Ein Tipp von mir, ich weiß, das hast du bestimmt auch schon auf dem Schirm, die Ankündigung, dass es eine Gesetzesänderung gibt, dass man jetzt Frührentner, also die Hartz-IV-Empfänger, schneller in Frührente schicken kann oder zwingen kann und damit auch Abschläge auf dem Schirm haben. Danke, aber das ist gerade ein Thema, was wir ja momentan bearbeiten bei den Sozialpiraten, nämlich die Rentenproblematik und die Altersarmut. Sonst noch Fragen? Okay, scheint nicht der Fall zu sein. Danke dir, dann wir gehen weiter. Gesundheit, ist da jemand da? Scheint auch nicht so zu sein. Dann gehen wir weiter nicht Energiepolitik, Umwelt. Bernd Schreiner, der da? Okay, dann Energiepolitik. Ja, moin. Ich hatte in der Vergangenheit ja immer mal wieder hingewiesen auf die Probleme, Auseinandersetzungen hier in der Region, einmal zum Stromnetzausbau mit einer Konverterstation und auch zum Ausbau von Windkraftanlagen an Land. Dazu gibt es heute im Panorama 3 Magazin, das ist hier im Norddeutschen Rundfunk, Fernsehbeitrag 21.15, der die Problematik, denke ich, darstellt. Mal schauen, Neues wird man da sicherlich nicht erfahren. Das ist ja bei uns in der Region schon längere Zeit eigentlich alles bekannt. Aber mal schauen, wie sie es aufarbeiten. Ich werde es beim nächsten Mal dann verlinken. Ja, dann ist heute durch die Medien gegangen, ein Strategiepapier der EU-Kommission. Man diskutiert oder möchte gerne diskutieren, wohl eine Förderung in Höhe von 450 Millionen für kleine Kernreaktoren, die man bis 2025 konzipiert haben möchte. Den Ansatz gab es auch schon mal in den USA vor einigen Jahren. Ich glaube nicht, dass das Erfolg hat, aber scheint so ein typischer Lobbyvorstoß zu sein. Erfreulich finde ich, ist, dass dieses Diskussionspapier, wie die EU-Kommission sagt, gleich geleakt worden ist und wird entsprechend auch in den Medien kommentiert. Ich habe mal einen Spiegelartikel verlinkt, aber es geht auch durch Tagesschau heute und so weiter. Man ist da ziemlich empört. Ich glaube auch nicht, dass es Aussicht auf Erfolg hat. Ja, Orangebuch, immer noch viel Arbeit. Wir sind dabei. Etwas ärgerlich ist, dass einer unserer drei Autoren für 2 Wochen ins Ausland unerwartet muss. Mal gucken, wie wir das managen. Ich möchte immer noch Anfang Juli den Termin halten, wenn das neue EEG im Bundestag beschlossen wird. Und ansonsten haben wir 21.15 unsere nächste AG-Sitzung. Okay, danke dir sehr. Gibt's Fragen? Okay, scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir zur Landwirtschaft. Scheint nicht da zu sein. Gut, dann gehen wir zur Asylpolitik. Seit langer, langer Zeit mal wieder da. Was zu berichten gibt es noch nicht, aber ich gucke mal, ob ich Leute zusammengetrommelt kriege, damit wir auch diesen eigentlich jetzt so aktuellen Bereich wieder bedienen können. Alles klar, schön, dass du wieder da bist. Datenschutz. Moment, ich habe eine Meldung im Pet-Chat. Ist die. Ich glaube, ich schiebe die jetzt einfach mal kurz spontan rein. Thomas, was gibt's? Ja, hallo. Ich wollte darauf hinweisen, dass ja. Das geht noch an Leonie uns hier in diesem Jahr unter dem besonderen Motto der Berücksichtigung von queeren Flüchtlingen und der Anerkennung von Homosexualität als Asylgrund stand. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen CSDs sein wird, aber vielleicht sollte man da auch ein besonderes Augenmerk drauf legen. Ich meine, wir haben es ja im Programm drin und vielleicht können wir da auch auf der Bundesebene dann irgendwas zu machen, wenn sich herausstellen sollte, dass das zum Hauptthema aller CSDs wird. Klasse, danke für den Hinweis. Bei unserem habe ich noch nichts mitgekriegt. Wir sind jetzt auch bald dran. Hattet ihr da was zu gemacht oder habt ihr da schon irgendwas, was man noch weiter reichen oder verwenden kann? Nein, zugegebenermaßen nichts Spezifisches, aber ich kann da gerne was basteln und dir zukommen lassen. Ah super, ja, dann gucke ich mal, ob bei den anderen auch im Fokus ist und können wir uns ja eventuell auch nochmal zusammensetzen. Okay, dann schönen Abend noch. Ciao. So, gibt es noch weitere Wortmeldungen, Fragen dazu? Falls nicht, schon mal nochmal der Aufruf an Datenschutz. Gut, dann gehen wir direkt weiter ins NSA-Skandal. Okay, queer. Dann Bildung, Forschung, Wissenschaft. Ja, gibt es nicht viel zu berichten. Ich bin gerade dabei, das ganze Thema Bildung, Forschung, Wissenschaft aufzuarbeiten, grafisch, damit man ein bisschen Überblick kriegt, auch mit den Querverbindungen zu den anderen Themengebieten. Dient als Grundlage für den Text der digitalen Infrastruktur. Ich hoffe, dass ich damit morgen fertig bin. Ansonsten Tagesgeschäft und wenn noch Zeit bleibt, bin ich gerade dabei, die externe Vernetzung weiterzutreiben, teilweise mit Lobbyverbänden, um da auch mal andere Einblicke in den Bildungsbereich von extern zu bekommen. Ansonsten, wie gesagt, normale Tagesgestaltung. Alles klar. Dann noch Fragen dazu, also an Michael zu Bildung, Forschung, Wissenschaft. Gehen wir weiter. Dann Ich mache nur mal einen schnellen freien Netz der Außensicherheitspolitik. Jemand da? Okay, und dann bestenfalls. Dich habe ich aber schon gesehen, oder? Ja, Namen zusammen. Ja, ich war am Samstag in Düsseldorf auf dem GMM. Ich kann nur jedem empfehlen, mal nach Düsseldorf zu fahren und dort die Düsseldorfer Piraten kennenzulernen. Supergeile Atmosphäre, wirklich sehr angenehm, nette Leute, gute Leute, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben eine gute Presse bekommen, also die Express war nicht so angetan, aber die WZ, die haben uns wirklich gut zitiert, hat das Interview hat auch Spaß gemacht. Wie gesagt, der von der Express war anstrengend. Der ist nachher hingegangen und hat behauptet, dass die SPD kein Problem mit in Sachen Alkohol sieht, die Linken Alkohol mit den Rechten verbindet und die CDU immer noch an die Anstiegsdrogenlüge glaubt. Aber wie gesagt, in der WZ haben wir einen guten Artikel bekommen. Ansonsten bin ich ziemlich beschäftigt. Da ist mir das Headset vom Kopf gefallen. Mit der Mary Jane. Da fehlen noch Gelder, wo ich die PolGFs gehört habe. Von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das wäre schön, wenn die noch kommen würden. Weil ich muss jetzt bestellen. Die Messe ist in anderthalb Wochen. Es wird richtig eng. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich da ziemlich quirlig und habe da eine Menge zu tun. Ja, dann habe ich mir noch erlaubt, auf Aufforderung vom Vorstand NRW oder Nachfrage, freundlicher Nachfrage, ein Wahlprogramm, ein Drogen- und Suchtpolitisches Wahlprogramm 2017 für NRW über den Ronny einstellen zu lassen im Namen der AG Drogen- und Suchtpolitik. Wer da noch Lust hat, Ergänzungen zu bringen, immer gerne willkommen. Ja, und ich glaube, ich bin jetzt auch erstmal durch. Danke. Hey, danke dir. Gibt's noch Fragen? So sein, dann können wir weitergehen zu genau Top 4. Jetzt wollten wir oder wollte ich ja noch den Klaus-Kurs nachreichen, wenn der jetzt da ist, zum Stichwort Wahlkampfanalyse. Der ist schon wieder nicht mehr da. Das ist jetzt blöd, weil im Pad ist er leider noch, aber gut, jetzt geht's. Dann muss man das an dieser Stelle leider verschieben. Geoffrey, du koppelst ein bisschen zurück, wenn du sprichst. Also ich habe ein Pfeifen bei mir drin. Okay, gut. Dann kümmere ich mich da gleich drum, aber ihr habt trotzdem Glück, weil wir sind nämlich für heute eigentlich bereits durch, falls niemand mehr was für die Tagesordnung hat. Gut, scheint eh nicht so zu sein, das heißt, ihr seid dann auch von meinem Rückkopplungs-Mic erlöst. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Danke, gleichfalls. Tschüss. Ich habe zwar noch eine Frage, aber die muss nicht unbedingt aufgezeichnet werden.